Online streuen. Immer nur am Block, nix als Unsinn im Kopf mit den Jungs, als ich 16 war. Diete draußen und schrieb zu Hause die 16er. Fand das alles irgendwann nur noch lächerlich. Echte Männer verkacken früh, aber besser an sich. Nur die Fakten zählen, Gewinner lässt er nicht. Frag dich selbst, ob du Macher oder nur Sprecher bist. Die Hälfte der Jugend in Deutschland kapiert's nicht. In diesem Land kannst du Träume verwirklichen. Du hast die Wahl, es ist offen. Du schaust nach draußen, sind Kids besoffen. Mit den Säufern am 40er Marathon. Sprecher reden stattdessen, wenn du es schaffst, sagen sie, du hast die Gegend vergessen. Ich sitz am Tisch mit den Leuten von früher. Pack mein Machergeld vor allen aus und zahl jedem das Essen. Ob du einen 8-Stunden-Job oder Frauen am Laufen hast, 10 Stunden Kost oder Stoff zu verkaufen hast, ob du chillst oder jetzt damit prallst. Egal. Ein Macher macht das, was er will, weil er Rechnungen zahlt. Versteh. Von morgens bis nachts, bin immer in Bewegung. Durchgehend wach, immer in Bewegung. Egal wie ich's mach, ich bin immer in Bewegung. Ich brauch keinen Schlaf, brauch keinen Schlaf. Von morgens bis nachts, ich bin immer in Bewegung. Durchgehend wach, immer in Bewegung. Egal wie ich's mach, ich bin immer in Bewegung. Ich brauch keinen Schlaf. Bist du Macher oder Träumer? Ich hasse wie Zigeuner, sind die Sachen mir zu teuer? Bin ein Junkie zu meinem Läufer. Wenn ich etwas sage, leg ich meine Hand dafür ins Feuer. Meine Jungs sind alles Macher, ob Kanake oder Deutscher. Ich bin unabhängig, ein Macher braucht keinen. Und ich folg dem Verstand, man, ich glaub keinen. Ich kann einstecken, ebenso gut austeilen. Macher sehen aus wie gemacht, was aufsteilen, nicht wahr? Ich hatte Gina für ne Nacht, sie wollte bleiben, aber ging nicht, Alter, sie war nicht gemacht. Ich gab ihr ein 20 für das Taxi, ein Honig für den Friseur. Noch ein Küsschen auf die Backe, sagte, dort ist die Tür. Adios, auf nimmer Wiedersehen. Sie können Machern wie diesen einfach nicht widerstehen. Ich will nicht aufsprechen, nein, ich will sie aufwecken. Statt was zu reißen, chillen, sie prägt wie die Pyrenäen. Komm schon, von morgens bis nachts, ich bin immer in Bewegung. Durchgehend wach, immer in Bewegung. Egal wie ich's mach, ich bin immer in Bewegung. Ich brauch keinen Schlaf, brauch keinen Schlaf. Von morgens bis nachts, ich bin immer in Bewegung. Durchgehend.